When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Der Wald von Schalkmar. Gelesen von eben jenem. Kapitel 5. Verstehen. Seine Fußabdrücke innerhalb des mysteriösen Bungalows waren augenscheinlich noch da, was Herrn S. vermochte, wieder etwas zu beruhigen und gleichsam zu veranlasste, nach kurzem Aufatmen erneut sein Glück bei einem der übrigen Eingänge zu probieren. Dieses Mal jedoch lugte er nur um die Ecke des Windfangs. Zu seiner Erleichterung erkannte er in einiger Entfernung seine Gefährten, die jegliche Erwartung zum Trotze doch tatsächlich auf ihn gewartet zu haben schienen. Doch wie er redete dort draußen zu seinen Entsetzen an der Seite des Lugal Sarat? Das war er selbst! Zu seinem Erschrecken vermochte Herr S. eine Person, die ihm selbst zum Verwechseln ähnlich schien, in einiger Entfernung des Anführers zu erspähen. Dieser Anblick ließ ihn unvorstellbare Angst verspüren. Schreckhaft zog Herr S. seinen Kopf wieder zurück und griff sich mit beiden Händen ans Gesicht. Mit weit aufgerissenen Augen lugte er jetzt durch seine Finger, um sich ungläubig ein weiteres Mal von seinem anderen Ich vor dem Bungalow zu überzeugen, das in ein Gespräch mit den Herren Lugal Sarat vertieft schien. Herr S., der sich seiner selbst und der ganzen Situation erst jetzt vollkommen bewusst zu werden schien, beobachtete ängstlich das paradoxe Geschehen, das sich hier so unmittelbar vor seinen ureigenen Augen zu wiederholen schien. Hat etwa auch mich jemand vor kurzem hier stehend beobachtet, als mein jetziges Ich noch draußen war und mit dem Anführer gesprochen hatte? Fragte sich Herr S. in diesem Moment, während sein anderes Ich nur wenige Meter von ihm entfernt dastand. Es war ihm schwer geworden, seine Gedanken zu ordnen. Wann eigentlich hätte das alles angefangen? Was sei zuerst gewesen, Herr S. oder sein obskures Konterfei? Da deutete der Herr S. außerhalb plötzlich mit seinem Zeigefinger in Richtung Bungalow, trennte sich von Herrn Lugal Sarat und schritt langsam in Richtung des Gebäudes. Der Herr S. im Inneren des Bungalow dachte mit höllischer Angst nur daran, sich zu verstecken. Aber wo nur? Wo könne er sich jetzt verstecken? Es gäbe hier doch nichts, weder Bett noch Schrank, auch keine anderen Räume, einfach nichts. In seiner schieren Verzweiflung rannte er schließlich durch einen weiteren Ausgang auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes. Es war kalt, der Boden schien vor kurzem noch gefroren gewesen und der eisige Wind pfiff ihm um die Ohren. Just in dem Moment erblickte er gut 20 Meter vor ihm eine in dunkler Kapuze und langem Mantel verhüllte Gestalt. Sie saß auf einem gleichsam schwarzen Ross, dessen Nüstern hörbar schnaubten, was dazu führte, dass sich kleine Dampfwölkchen bildeten. Während das gewaltige Pferd ruhig an Ort und Stelle ausharrte und nur ab und an etwas mit den Hufen scharrte, schien sein düsterer Reiter, den Kopf hin und her wendend, etwas zu suchen. An seiner Seite schnüffelte im feucht dampfenden Erdboden ein unnatürlich großes, in Flammen gehülltes Etwas. Auf den zweiten Blick schien diese wolfshundartige Erscheinung tatsächlich nicht nur äußerlich zu brennen. Nein, diese alles verzehrenden Flammen schienen auch im Inneren der Bestie zu lodern, jedoch ohne, dass es sich an ihnen stören würde. Dies vermochte Herr S. in seinem jähen Schrecken noch zu erkennen, ehe sich die Geschehnisse zu überschlagen begannen. Die unnatürlich schwarzen Augen der Bestie vermochten sich von der grell leuchtenden Erscheinung abzuheben und stellten einen ungewöhnlich starken Kontrast dar. Herr S. beschlich erneut das Bedürfnis, sei es ob der Obszönität oder der blendenden Helligkeit dieser Kreatur, schleunigst den Blick abzuwenden. Die spitze Schnauze blickte für einen Augenblick auf zu seinem Herrn, bevor sie ohrenbetäubend und markerschütternd aufzuheulen begann. Anschließend blickte diese lodernde Ausgeburt des Schreckens Herrn S. geradewegs in die Augen, ehe sie mit unnatürlicher Schnelligkeit auf ihn zuzurennen begann. Ende des 5. Kapitels. Ende von Der Wald, gelesen von Schalkmar. Okay, Sarah. Whatever will be, the future's not ours to see, que será, será, what will be.